Seine Auferstehungskraft ist hier. Sie füllt den Raum. Und wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wo du heute sagst, ich brauche Auferstehungskraft, weißt du, dann nimm diesen Punkt und tauch ihn hinein in diese Auferstehungskraft. Da ist Leben, Leben, Leben. Jesus lebt und du lebst auch. Es gibt keinen Tod mehr in deinem Leben. Es gibt keinen Mangel mehr in deinem Leben. Wir müssen die Wahrheit sehen. Weißt du, ich sage bewusst, wir müssen die Wahrheit sehen, weil die Wahrheit ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und seine Wahrheit ist diese Auferstehungskraft. Seine Wahrheit ist die Kraft, die Todes lebendig macht. So wie du lebendig wurdest, als du Ja zu Jesus gesagt hast. In diesem Moment wurdest du vom Tod ins Leben hochgehoben, dem Tod entrissen, dem Feind entrissen. Und du lebst jetzt in der Gegenwart Gottes. Und seine Auferstehungskraft, sie steht dir zur Verfügung, sie ist da. Greif hinein, greif hinein. Greif hinein, sprich Leben hinein in Situationen, wo es scheint, da würde nichts mehr gehen. Sprich Leben hinein in Situationen, die schon lange andauern. Sprich Leben hinein, sprich Leben hinein. Seine Auferstehungskraft steht dir zur Verfügung. Oh, es ist alles aus Glauben. Alles aus Glauben. Alles aus Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist alles aus Glauben. Oh, du bist ein Glaubender. Du bist eine Glaubende. Oh, und wo Gott ist, da gibt es nur Leben. Da gibt es nur Auferstehung. Und seine Gegenwart ist heute Abend so mächtig, mächtig da. Gegenwart ist da so mächtig. Oh, ist das nicht wunderbar, dass wir Gottes Gegenwart spüren dürfen, dass wir ihn erleben dürfen, hier auf dieser Erde, dass wir leben können wie im Himmel, so auf Erden, dass uns alles zur Verfügung steht, was wir brauchen hier auf dieser Erde, um zu leben wie im Himmel, so auf Erden. Dass wir die Dinge ergreifen können. Dass wir hineingreifen können. Und uns alles holen können, was wir brauchen. Oh, Auferstehungskraft. Auferstehungskraft. Oh, Auferstehungskraft. Wenn du einen Punkt hast in deinem Leben, wo es nicht weitergeht, wo du Veränderung brauchst, dann komm her, stell dich hin. Hier ist ein Pool seiner Auferstehungskraft. Oh. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Du kennst jede Not. Und jede Not ist begegnet. Jede Situation, die Veränderung braucht, ist verändert. Ich spreche Auferstehungskraft hinein. In Jesu mächtigem Namen. Neues Leben. Neues Leben hinein in Jesu Namen. Amen. Oh ja. Neues Leben. Neues Leben. Neues Leben. Neues Leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Neues ist geworden. Oh, stellt euch einfach auf und greift hinein, Jesu Namen, ich danke dir, Herr, du kennst die Not von jedem Einzelnen, der hier steht und ich danke dir, Herr, du kennst jedes Herz, du kennst jede Situation und ich danke dir, Herr, dass du jeden jetzt berührst, in jede Situation hineingehst, jede Situation veränderst, ich danke dir, dass Leben kommt in jede Situation. Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, Auferstehung Neues steht auf. Neues steht auf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Yes. Amen. Yes. Oh, danke. Komm, streckt euch alle nochmal aus. Streckt euch alle nochmal aus. Es ist so viel da. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Er will dich erquicken. Oh, er will dich erfrischen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Er hat dir seinen Sohn geschenkt, damit du errettet bist. Und wir leben dieses errettete Leben. Wir leben nicht mehr dieses Leben von der Welt, sondern wir leben dieses errettete Leben. Wir leben aus ihm heraus, aus seiner Gegenwart heraus, in seiner Gegenwart, wo alles möglich ist. Alles ist möglich, alles ist möglich, alles ist möglich. Es gibt nichts mehr, was unmöglich ist. Alles ist möglich, oh, alles ist möglich. Oh, erheb dich heute Abend auf eine neue Dimension, in eine neue Dimension der Leichtigkeit, eine neue Dimension der Freiheit. Seine Freiheit ist da. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit für dich. Freiheit, eine neue Dimension der Freiheit. Oh, danke, Herr. Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Oh. Freude, Freude und Leichtigkeit. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und auch im Livestream. Seine Gegenwart ist da. Greif zu. Greif zu. Danke, Herr. Mal anbeten, ja. Ja, wir erheben dich, Jesus, yes. Unseren Herrn groß. Wir erheben ihn. Du erhebst ihn. Seine Gegenwart wird immer stärker und stärker. Jesus ist da. Seine Gegenwart ist da. Das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Deinen Herrn anzubeten, ihn hochzuheben, ihn groß zu machen, zu hören, was er dir zu sagen hat, frei zu sein von quälenden Gedanken, frei zu sein vom Gedankenkarussell, frei zu sein von Verdammnis, frei zu sein von Mangel. Seine Freiheit ist da. Dein Herr ist für dich gestorben, damit du frei sein kannst, damit du in seiner Gegenwart leben kannst, dass du ein Leben der Anbetung und des Lobpreises führen kannst. Und dass du aus seiner Auferstehungskraft heraus leben kannst. Dass dir alles möglich ist durch deinen Herrn. Dass dir nichts unmöglich ist. So wie Jesus nichts unmöglich war, so ist auch dir nichts unmöglich. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes und du hast alles geerbt. Du bist Erbe Jesu Christi und alles, was dein Herr hat, steht dir zur Verfügung. Glaub nicht mehr länger der Lüge des Feindes, dass du schwach bist, dass du klein bist. Wenn du deinen Mund öffnest, dann erzittert die Hölle. Weil sie weiß, hier spricht ein Sohn Gottes, hier spricht eine Tochter Gottes. Und wenn sie im Namen Jesu sprechen, dann muss sich jedes Knie beugen. Da kann sich der Feind nicht mehr halten, weil Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Sag mal, Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Jesus ist stärker und jedes Knie, sprich nach, und jedes Knie muss sich beugen vor dem Namen Jesus. Und ich darf den Namen Jesu benutzen. Und der Feind muss seine Knie beugen und er muss weichen. Und das ist die Wahrheit. Und das gilt heute, morgen und bis zur Entrückung. Amen, Amen und Amen. Wow. Wow. Und wenn Gott da ist, wenn seine Gegenwart da ist, dann ist auch der Heilige Geist da. Und der Heilige Geist gibt dir Eindrücke, gib dir Bilder, gib dir Worte der Ermutigung für deine Geschwister. Und wir bitten jetzt den Heiligen Geist, dass er dir einfach was gibt. Greif hinein, der Himmel ist voll. Wenn du was bekommen hast, dann komm einfach her und gib's einfach weiter. Also ich hatte einfach kurz den Eindruck gehabt, dass also einfach dieses Bleib im dritten Himmel, also dass man sich nicht mehr runter in den ersten und zweiten begibt, sondern eben im dritten Himmel und einfach an seinen Verheißungen einfach dort festhalten darf oder beziehungsweise, dass wir es halt dort schon haben und dass wir uns aus diesem dritten Himmel halt nicht mehr rausdrängen lassen sollen. Wir bleiben oben in der Gegenwart unseres Herrn. Ist das nicht gut? Also ich habe gesehen, so in dieser Atmosphäre der Kraft, große Wellen kristallklaren Wassers und der Herr ist verherrlicht darüber gestanden und gegangen. Und diese Wellen waren aber an einer Staumauer. Und ich glaube, der Herr sagt, ich tue nichts, bevor ich es meinen Kindern gesagt habe. Es ist Zeit, dass ihr Erweckung dekretiert und erklärt, was wir schon mehrmals gemacht haben. Der Herr möchte mit uns das lostreten. Also wir dürfen ja mit ihm herrschen und er hat die Zeit geschaffen und wir sollen dekretieren, jetzt ist Erweckungszeit. Und dann kommen diese Wellen ins Rollen, die ja schon oft angekündigt waren und aufgestaut sind. Und wenn wir das jetzt dekretieren, vielleicht machen wir das kurz in einem Satz oder zwei, dann geht diese Staumauer auf oder ein Stück weiter weg, dass das kommt. Wollt ihr mir nachsprechen? Okay, wir dekretieren Erweckungszeit. In dieser Zeit keine Verzögerung mehr. Deutschland wird überflutet. Mit Wellen seiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Wir rufen Erweckung aus. Wir rufen Erweckung aus, ja. Hat noch jemand von euch einen Eindruck oder ein Bild, wo er weitergeben möchte? Der Ermutigung. Ja. Gottes Gegenwart ist einfach da, ja, er genießt. Ja, bleibt einfach drin. Wie die Silvia gesagt hat, im dritten Himmel in seiner Gegenwart. Gott will euch heute beschenken. Er hat uns ja gerade schon so viel geschenkt, auch vom Lobpreis an, von der Begrüßung an. Und so geht's weiter. Lasst euch nicht rausbringen. Lasst nicht zu, dass Gedanken euch abschneiden wollen. Oder euch ablenken wollen, sondern richtet euch aus auf die Gegenwart unseres wunderbaren Herrn. Er ist da und es ist so, so kostbar, wenn er da ist. Ja. Hat jemand Schmerzen heute Abend am Arm? Der Schulter? Ja, dann komm her. Mal einfach seine Auferstehungskraft hinein. Die Schmerzen müssen weichen, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Auferstehungskraft. Ich danke dir, Herr, dass jede Blockade weichen muss in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr, dass jeder Schmerz verschwindet in Jesu Namen. Ich befehle Muskeln, Sehnen, Bändern, die Ordnung Gottes zu kommen. Jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Tauch diese Schulter ein in deine Gegenwart. Da gibt's keine Schmerzen. Da ist alles gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Konntest du deinen Arm heben oder konntest du heben? Danke, Herr. Danke, Herr. So, und jetzt wollen wir das Wort hören. Heute gibt es sicherlich wieder ein super Menü und der Joshua beginnt. Ja. Es ist gut, einfach dem Herrn alles hinzugeben, weißt du, einfach dich wirklich loszulassen, einfach nicht immer nach deinem Verstand, nicht immer nach deiner Routine, nicht immer nach dem zu gehen, wie du denkst, dass es richtig ist oder wie du sagst, okay, das Wort sagt so und so, ist ja auch richtig, das Wort, aber weißt du, es geht auch darum, weißt du, dich hinzugeben, dich einfach loszulassen und Gott machen lassen, weißt du, weil ich meine, wenn du kannst noch so nach dem Wort und nach dem Gesetz oder nach dem, was die Schrift halt sagt, gehen, du wirst es halt dann trotzdem nie treffen. Weißt du, ich meine, wenn du dir alle Vorgaben nimmst, ja, ich werde die Menschen lieben und dann fährst du im Autoverkehr und einer zieht vor dir rein oder sowas und du musst bremsen oder so, und dann ist es nicht unbedingt immer gleich die Liebe da, wenn du so nah nach den Regeln gehst. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn du einfach loslässt und einfach vertraust, dann bist du nicht mal gut drauf, gehst da irgendwie und dann zieht er vor dir rein oder an der Arbeit kommt dir jemand blöd oder wo auch immer. Und vielleicht, ja natürlich, ich meine, man ist ja Mensch, irgendwie kommt vielleicht erst so diese Bauchreaktion, was will der jetzt oder... Aber weißt du, wenn du wirklich dich hingegeben hast, dann merkst du, dass da auf einmal so ein Erbarmen kommt. Das merke ich bei mir in letzter Zeit. Bei vielen Leuten, wo eigentlich der erste Gedanke eher etwa einer ist, der nicht unbedingt aus dem Himmel kommt, aber weißt du, dann kommt so das Erbarmen, wo merkst du das Erbarmen von Jesus? Weißt du, du merkst, wenn es jetzt etwas ist, wo jemand dich falsch behandelt hat oder dich dumm anmacht, weißt du, dann ist jetzt nicht, dass du auf einmal sagst, ja, ist ja alles schön und gut. Ist es trotzdem, du sagst immer noch, hey, okay, das war jetzt vielleicht nicht richtig, aber trotzdem ist dieses Erbarmen da, weißt du, ist so dieses, weißt du, wie Jesus sogar am Kreuz, wo er gesagt hat, hey, rechne es ihnen nicht zu, weißt du, es war falsch, was sie gemacht haben, es war böse, was sie getan haben, viel schlimmer als was du wahrscheinlich hier erleben wirst, aber Jesus hat gesagt, hey, rechne es ihnen nicht zu, weißt du, er hatte dieses Erbarmen, weißt du, in dem Moment noch am Kreuz. Und weißt du, wenn Jesus in dir lebt, dann kannst du dieses gleiche Erbarmen haben, weißt du? Und dann soll es dir echt leicht fallen, in so Situationen einfach zu sagen, hey, nein, ich lasse da jetzt die Liebe fließen, weißt du? Und das verändert die Situation, weißt du? Das verändert Menschen, das berührt Menschen, weißt du? Wenn du irgendwie immer alles Textbuch richtig machst, okay, das kann sein, dass Leute davon beeindruckt sind. Aber weißt du, wenn sie wirklich spüren, dass da eine Liebe bei dir ist, dass es wirklich, dass du Dinge einfach gehen lassen kannst, weißt du? Das ist in der Welt gar nicht der Fall, weißt du? Dass man einfach Dinge gehen lassen kann, dass man einfach sagen kann, ja, ich vergebe das, weißt du? Ich meine, die Welt sagt, okay, vom Prinzip her verstehe ich es, aber trotzdem so hört man dann so Sachen wie, ja, vergeben mich schon, aber vergessen nicht oder so. Weißt du, wo du merkst, okay, vielleicht hat er die Aussage irgendwo eine Wahrheit, aber weißt du, das Vergessen heißt dann mal bei vielen Leuten, ja, vergeben haben sie eigentlich auch nicht, haben sie nur so gesagt. Weißt du, deswegen, weißt du, es ist wichtig, sich da voll hinzugeben, sich dem voll reinzugeben. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, hat jemand geschrieben, was über Künstler und so, und dann gibt's ja in der Kunst oder bei Dichtern oder so, gibt's das, dass die Regeln brechen irgendwie, dass die dann irgendwie eine Dichtung machen und dann brechen sie die Regeln, und das gehört irgendwo dazu, dass man nicht immer alles so nach den Regeln macht, sondern so ein bisschen, dass trotzdem dann noch der Kunst entspricht. So ganz verstanden habe ich es jetzt auch nicht, aber was die halt gesagt haben ist, wenn du jetzt einfach das machst und sagst, ja, ich breche jetzt die Regeln, weil das macht man halt so und das ist ja dann auch Kunst, dann kommt halt nur Mucks bei raus, weißt du? Weil der hat dann gesagt, hey, du musst da so drin sein, du musst so in dem drin sein, dass du nicht mehr der machst, der nach den Regeln alles befolgt, sondern dass du quasi in dem Bild jetzt der Dichter bist und dass es so aus dir rauskommt, dass du gar nicht die Regel wirklich brichst, sondern du bist so da drin, dass es gar nicht mehr dass du da tiefer drin bist, weil die Regeln können ja das nicht so perfekt beschreiben, und dass du dann so drin bist, dass du die Regel eigentlich brichst, aber tatsächlich brichst du sie gar nicht. Und weißt du, so ist es mit Jesus auch so, weißt du, so ist es, wenn du im Geist lebst statt nach dem Gesetz, weißt du, du bist dann so drin, du bist so von Jesus geführt, dass wenn man vielleicht nach dem Gesetz gehen würde oder nach den Regeln gehen würde, würde es aussehen, als würdest du Dinge brechen, würdest du es eigentlich falsch machen, aber eigentlich machst du es richtig, eigentlich machst du so, wie es wirklich gemeint war. Weißt du, das siehst du bei Jesus auch, weißt du, die Pharisäer, die haben bei Jesus, die haben gesucht, die haben überall gesucht, okay, wo können wir ihn anklagen, und sie haben scheinbar Dinge gefunden. Also sie haben gesagt, hey, der da am Sabbat hier hat er geheilt. Das geht ja nicht. Das sagt unser Gesetz, darfst du nicht. Und irgendwie hat aber Jesus gesagt, hey, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Weißt du, Jesus war tiefer drin. Weißt du, da war es nicht nur eine Regel, da war es einfach etwas, was er gelebt hat. Da war es ein Leben, weißt du. Und wir haben ein neues Leben empfangen, weißt du. Wir haben nicht ein neues Gesetz empfangen, weißt du? Wir haben ein neues Leben empfangen. Und weißt du, es heißt ja in der Bibel auch, dass er das Gesetz in unsere Herzen schreibt. Weißt du, es ist in unseren Herzen drin geschrieben. Weißt du, es ist nicht, dass wir Regeln befolgen und uns alles nach Schema F machen, sondern es ist, dass wir in dem Leben, dass es in unserem Herzen drin ist. Und dann befolgst du die Regeln natürlich, aber da, wo es halt wirklich das Gesetz nicht ganz trifft, was Gott eigentlich aussagen will oder wo mit der Mensch das nicht ganz erfassen kann, da gehst du dann halt da rein, wo es vielleicht dann wie bei Jesus aussieht, als würdest du eigentlich dagegen gehen, aber dabei erfüllst du es eigentlich, weißt du? Und weißt du, deswegen, ich glaube, es ist so wichtig, dass du nicht das immer nach genau Buchstabe machst. Weißt du, die Bibel sagt ja selber, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist es, der lebendig macht. Und darum geht's, weißt du, du musst das Wort leben, weißt du, du musst es nicht buchstäblich befolgen, sondern du musst es leben, es muss aus dir hervorkommen, es muss aus dir hervorfließen und das ist, weißt du, das ist einfach wichtig, dass du da dich dem hingibst, weißt du, das kannst du nicht aus deiner Kraft machen, das ist nicht irgendwie etwas, was du produzieren kannst, genau wie so eine Pflanze nicht durch viel Drücken irgendwelche Früchte hervorpressen kann, sondern es kommt einfach raus, weißt du, es kommt einfach aus der Pflanze raus und du musst es einfach hervorkommen lassen, du musst einfach vertrauen, dass es in dir ist, dass Jesus es in dich gelegt hat und dass es hervorkommt, dass es einfach hervorblüht, dass es einfach aufblüht und natürlich so eine Pflanze, die musst du dann mit dem Richtigen ernähren, musst dir das Wort geben, du musst dich ernähren, musst dich füllen, musst hierher kommen, dich füllen lassen und einfach in der Fülle leben und dann kommt es hervor, weißt du? Und du kannst dann auch, weißt du, ich meine, es ist auch gut, die Dinge zu wissen, weißt du, das ist nicht der Fehler, aber weißt du, du darfst es nicht dich davor abhalten lassen, dass es hervorkommt, weißt du? Es ist auch, was du viel siehst, weißt du, du musst auch nach dem Vollen leben, weißt du? Du kannst nicht irgendwie Dinge aus dem Wort dann sagen, ja, okay, das ist nicht so ganz meins. Weißt du, okay, jeder hat so seine Berufung vielleicht, aber weißt du, dieses, das ist nicht so ganz meins, das ist normal nicht von deiner Berufung her, sondern das ist okay, das ist mir ein bisschen zu heftig. Das merkst du, und weißt du, du merkst es voll viel bei vielen Leuten, gerade so im Verstand geprägteren, da geht es sehr schnell so das Zeichen und Wunder, da ist so ganz schnell. Und weißt du, das ist so, weißt du, das ist etwas, was Gott gegeben hat, weißt du, Gott hat gesagt, hey, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und so weiter. Weißt du, das ist nichts, wovor du zurückschrecken musst oder wo du sagen musst, ja, okay, ich meine, auch, weißt du, auch Leute, die sehr im Verstand unterwegs sind, aber dann ans Übernatürliche glauben, an Jesus glauben, aber weißt du, so bei, wenn es konkret so um Zeichen und Wunder geht, sagen viele dann, oh, okay, nee, so muss man das ja nicht nehmen oder ja, ich glaube ja schon an Gott, aber mehr so im übertragenen Sinne, weißt du, du musst das Ganze nehmen, weißt du, du musst das Ganze nehmen, weißt du, es ist entweder ganz wahr oder eben nicht, aber weißt du, das ist, weißt du, es ist, entweder ist Jesus auferstanden oder ist es nicht, weißt du, das kannst du nicht irgendwie trennen, weißt du, du kannst nicht irgendwie sagen, ja, okay, es war irgendwie so eine metaphorische Geschichte oder so, nein, weißt du, Paulus sagt, hey, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube komplett umsonst, weißt du, da ist nicht, ah ja, ein paar schöne Dinge, ja, die rechte Wange hinhalten, ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber weißt du, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles wertlos, weißt du? Aber er ist auferstanden, weißt du? Und weißt du, ich meine, in der Welt, weißt du, ich glaube, so langsam kommen so manche echt dahinter, das, weiß ich, das mitbekommen hast, ich habe jetzt gelesen, einer der bekanntesten großen Atheisten hat sich jetzt selber als einen kulturellen Christen bezeichnet. Was er damit meinte, ist eigentlich so, die christlichen Werte findet er gut, aber das Christentum klappt da trotzdem nicht. Und weißt du, das ist halt, das ist so diese Sache, weißt du, entweder Jesus ist auferstanden oder nicht, aber weißt du, du merkst, sie kommen so langsam dahinter, okay, da muss ja irgendwas dahinter sein, aber weißt du, was du merkst, ist immer, wenn es so ans Übernatürliche geht, wenn es, weißt du, da scheiden sich so die Geister, wenn es dran geht, weißt du, jetzt an Ostern, Jesus ist auferstanden, weißt du, wenn, das ist einfach, ohne das geht's nicht, weißt du, das musst du einfach, und da musst du drauf stehen, weißt du, und wenn Jesus auferstanden ist, dann heißt es ja auch, dass Auferstehung möglich ist, weißt du, dann heißt es auch, dass Krankenheilung möglich ist, weißt du, ich meine, das ist ja auch der Punkt, weißt du, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, warum sollte es nicht möglich sein, dass du von deinen Krankheiten geheilt bist? Warum sollte es nicht möglich sein, dass Tote auferweckt werden können? Weißt du, es ist ja, wenn Tod besiegt ist, dann gibt's ja kein, da gibt's ja keinen größeren Gegner mehr, weißt du, da hast du, wenn du es aus vom Computerspielen oder so kennen. Hast du es durchgespielt, das Spiel? Weißt du, es gibt bei so Computerspielen gibt's immer, kenne ich noch, also früher vor allem diese auf dem Gameboy und so, gibt's immer diese Gegner und dann gibt's irgendwann den Endgegner. Das ist so der, wenn du den besiegt hast, dann hast du gewonnen. Aber weißt du, es kommt kein Endgegner mehr. Weißt du, das ist dann durch, da ist das Spiel vorbei. Das dann, war dann als Kind immer ein bisschen schade, weil dann war es halt vorbei. Aber weißt du, bei uns ist es so, weißt du, der Endgegner ist besiegt. Er ist besiegt, weißt du, es ist vorbei, weißt du, es gibt nicht mehr noch was Höheres. Es gibt nicht mehr noch eine Stufe, wo man sagt, ja, okay, das ist tatsächlich nicht möglich, weil Jesus ist zwar von den Toten auferstanden, aber nein, weißt du, Was kann da noch größer sein? Was kann größerer Gegner sein als der Tod? Weißt du, alles in der Welt ist ja letztlich Tod. Weißt du, ist ja der Geist des Todes. Und wenn der Tod selber besiegt ist, dann gibt es ja keinen größeren Gegner mehr. Und deswegen, weißt du, wir leben schon im Sieg. Und weißt du, da kannst du einfach eintreten und auch den ganzen Sieg ergreifen. Weißt du, wir haben es am Sonntag gehört, dass wir im Triumphzug einhergehen. Weißt du, die haben, weißt du, wenn du auch früher, wenn die Länder eingenommen haben, weißt du, die haben nicht dann irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was die Römer da alles, also jetzt, sagen wir mal, als sie Israel eingenommen haben, haben sie auch nicht gesagt, okay, wir haben jetzt das eingenommen und jetzt gehen wir halt wieder und überlassen es wieder denen. Nein, die haben das besetzt, die haben gesagt, okay, das gehört jetzt alles uns, das besetzen wir, bis an die Grenzen vorgedrungen, haben die gut abgesichert, haben bei den Germanen eine Mauer gebaut, damit die nicht so übermüpfig werden. Aber sie haben das voll ausgereizt. Sie haben nicht gesagt, okay, wir haben jetzt alles eingenommen und jetzt war es gut, jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Weißt du, ich meine, haben manche auch gemacht, aber das war dann halt nicht lange eingenommen, weil dann kommen andere und holen sich's, weißt du. Und deswegen, weißt du, du musst den vollen Sieg in Anspruch nehmen, weißt du, du musst sagen, hey, ich habe, weißt du, du musst die Verheißung kennen, die du von Gott hast, und dann musst du sagen, hey, das gehört mir, weißt du, musst dich drauf stellen, musst sagen, hey, Krankheit ist nicht, gehört nicht zu mir, muss nicht, das, weißt du, Zeichen und Wunder, das gehen, weißt du, das Wunder, dass ich am Arbeitsplatz oder in meinen Finanzen oder wo auch immer brauche, das ist möglich, das steht mir zu, da, das ist nicht außen vor, das ist nicht irgendwie, okay, da geht halt nicht. Nein, es ist alles möglich, weil Jesus den Weg bereitet hat. Amen. Gucken, wann es bei mir klingelt. Genau. Ja, also ich habe mir jetzt gerade wo Joshua gesprochen hat, auch überlegt, irgendwie, der christliche Glauben ist irgendwie kein Supermarkt. Aber für viele schon ein bisschen, manchmal denke ich, dass man so durch die Gänge läuft und denkt, ja, das nehme ich und das passt und was gibt es denn gerade im Angebot oder ja. Aber wenn man sich mal überlegt, dass Gott diesen genialen Plan, Erlösungs- und Rettungsplan gehabt hat mit Jesus, was ja absolut notwendig war, und jetzt hier auf der Erde, wir haben praktisch als Menschen nur das Wort, also sein Wort und den Geist, den er uns gegeben hat. Und gut, als Christ, wenn man dann Geist erfüllt ist und errettet ist, dann hat man natürlich noch viel mehr Erkenntnis oder Zugang zu dem, was sonst eigentlich auch da wäre. Aber das wäre total unfair eigentlich, wenn das Wort nicht die absolute Wahrheit wäre und nicht alles im Wort die absolute Wahrheit ist. Und die Wahrheit erkennen im Wort, denke ich, tun wir einfach, wenn wir es wirklich in seinem Geist praktisch lesen und eben nicht selektiv sind und sagen, okay, das passt mir oder das passt mir nicht. Gerade zum Beispiel jetzt auch die Wunder, die Zeichen und das Übernatürliche. Ich meine, die Bibel ist voll damit und allein schon der Missionsbefehl heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, was haben wir noch? Treibt Dämonen aus, genau. Ja, wie denn bitte? Also allein schon heilt die Kranken. Sollen wir jetzt alle Chirurg werden oder Heilpraktiker oder wie? Und wenn er es aber so meint, wie er es sagt, und das tut er, also dann ist es schon mal ein Wunder. Und dazu braucht man einfach auch die Auferstehungskraft. Und ich glaube, es ist einfach auch so, dass wenn wir Jesus auch für das ehren wollen und demütig sein wollen, ihm gegenüber, dass wir dann eigentlich uns das wirklich auch ziehen und auch wirklich nehmen, die Auferstehungskraft. Weil das hat ihn wirklich alles gekostet und es war ein ganz hoher Preis, dass es überhaupt möglich war, dass wir Zugang dazu haben. Und er weiß auch, dass wir diese übernatürliche Auferstehungskraft einfach auch brauchen. Weil diese Auferstehungskraft, das ist jetzt nicht nur Chaka-Chaka, der Schlange in den Kopf zertreten, das auch, ja. Aber wir brauchen eigentlich für alles übernatürlich Kraft. Zu lieben, zu vergeben, weiterzugehen, was auch immer. Zum Beispiel auch demütig zu sein. Zum Beispiel, ich brauche Auferstehungskraft, damit ich demütig sein kann. Wenn man sich jetzt mal überlegt, zum Beispiel unsere Bekehrung oder ein Bekehrungsaufruf, da ist es ja auch so, dass der Fleisch und die Mächte der Finsternis und alles dagegen geht. Vor allem der Stolz, weil es eigentlich ja doch eine Kapitulation vor Gott ist. Und da findet auch ein Kampf statt. Und dann brauche ich eigentlich die Auferstehungskraft Jesu, die mir dann auch gegeben wird, dass ich sage, das ist mir jetzt wurscht, was die anderen denken oder ob es mir passt oder mein Fleisch und meiner Seele passt oder nicht. Ich gehe jetzt zu Gott. Ich brauche das, ich habe das erkannt. So, also da sind wir auch bei der Auferstehungskraft. Und genau, das ist, glaube ich, Gottes Wille, dass wir das einfach nehmen, weil das ist ein Geschenk, das ist ja ein Gnadengeschenk, für das er, wie gesagt, teuer bezahlt hat. Und manchmal kann es sein, dass wir denken, ach, immer dieses Kraft und Ziehen und was weiß ich, es geht doch um Jesus. Aber wir brauchen Jesus nicht mehr trösten. Und er hat es auch getan, also hat er unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen. Wegen uns hat er es getan und es war notwendig. Und er hat keine Schmerzen mehr. Es ist vollbracht. Er ist in der Herrlichkeit. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ihm geht es wunderbar. Wir brauchen es. Wir brauchen die Auferstehungskraft. Und wenn jemand so viel bezahlt hat für ein teures, kostbares Geschenk, dann ist es keine Demut zu sagen, ach nee, brauche ich nicht. Oder ich will lieber vom Kreuz jammern oder so. Genau. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber manchmal kommt es mir so vor, da kann ich mich mal auch selber dabei erwischen. Und das ist eigentlich ja nichts anderes als Religiosität. Genau. Und genau. Was ist das überhaupt, was ich sage, oder bin ich zu frech? Aber manchmal muss ich mir oder uns vielleicht auch mal ein bisschen Spiegel vorhalten. Genau. Auf jeden Fall ist es Demut und es ist Weisheit und es ist Gottes Wille, wenn wir die Auferstehungskraft wirklich in voller Kanne nehmen und ziehen, weil ohne die können wir wirklich nichts tun, auch das Evangelium weitergeben, nicht kühn sein, nicht die Haken in den Boden rammen oder Schlangenkopf zertreten oder was auch immer. Dazu brauchen wir das wirklich, die Auferstehungskraft Jesu, genau. Und wir können wirklich froh sein, dass wir hier auch so einen Ort haben, wo wir das wirklich praktizieren, oder was heißt praktizieren, wo Weg gemacht wird, wo der Bewusstsein geschaffen wird, dass der Himmel offen ist und dass diese Ströme fließen und dass es Gottes Wille ist und dass es ohne auch gar nicht anders geht und dass die Menschheit hungrig eigentlich auch danach ist. Und es geht nicht um die Gaben, es geht wirklich um den Geber. Aber die Bibel sagt auch, wenn sie keine Wunder und Zeichen sehen, werden sie nicht glauben. Und jetzt zum Beispiel gerade auch, nicht nur, aber auch die muslimische Welt zum Beispiel, da kann man viel reden über den Koran oder versus Bibel oder wie auch immer, aber wenn die Menschen durch zum Beispiel körperliche Heilung oder andere Dinge übernatürlich Gott erleben, dann ist alles geschwätzt, also dann braucht man nichts mehr diskutieren. Und oder auch wenn Jesus den Muslimen zum Beispiel im Traum erscheint, dann ist es ja auch was Übernatürliches einfach. Und genau. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen, sodass wir Zugang haben ins Allerheiligste praktisch. Und seitdem ist der Himmel offen. Und wichtig, denke ich auch, ist, dass wir uns wieder neu bewusst machen, die Engel. Wirklich, weil wir beten die Engel nicht an. Das sind dienstbare Geister und sind Boten. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass sie da sind, dass sie dastehen, dass es Heere, Scharen sind, unzählbare fast. Und diese Engel überbringen auch Heilung, die überbringen Durchbruch, Worte der Erkenntnis und. Also der Heilige Geist natürlich auch. Und die arbeiten auch zusammen mit dem Heiligen Geist oder der Heilige Geist zusammen mit Engeln. Aber ich glaube, dass es gut und wichtig ist, wenn wir uns wieder neu bewusst machen, dass die Engel da sind und dass wir sie aussenden können, dass wir um ihre Hilfe bitten können. Und die gehen uns dann auch voran und bringen uns die Dinge Gottes praktisch im Materiellen, im Immateriellen und in der Fürbitte zum Beispiel, auch bei den anderen Menschen, Familie, Kollegen, Angehörige. Da sind wir auch wieder beim Thema übernatürlich. Genau. Also ich finde es eigentlich wunderbar, dass alles übernatürlich ist, weil Gott verherrlicht sich in seiner Schöpfung und ich meine, wenn ich mir ein Gänseblümchen angucke oder einen Sonnenuntergang oder sowas, ich meine, so ganz natürlich finde ich das jetzt auch nicht im säkulären Sinn. Also das ist ja auch Wunder, man muss es halt auch sehen praktisch oder Photosynthese oder was weiß ich. Hallo, ich meine, wenn das nicht alles übernatürlich ist, dann weiß ich auch nicht. Genau, deswegen lass uns da wirklich ziehen, reingehen, frech sein, hungrig sein und uns volllaufen lassen. Damit, genau, auftanken. Ja. Amen. Amen. Das ist gut. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Also, wenn man so Sonnenuntergänge sieht, diese Farben, diese Bilder, wo es manchmal im Himmel gibt, gell, wie Gemälde, so wunderschön. Und dann ist es schon wieder anders nach einer Minute, gell, schon faszinierend, wie Gott auch die Blumen und am Morgen sind sie schon wieder verwelkt. Also, wie viel Liebe er da investiert hat in allem, gell, alles so schön gemacht. Und wir sind natürlich die Schönsten. Und das Augenmerk ist auf uns natürlich ganz besonders. Er freut sich so, dass wir seinem Wort einfach vertrauen und ihm glauben. Und ich glaube, da kommt wirklich jetzt wirklich was ganz Neues wieder. So wirklich dieses Unerschütterliche, dass wir feststehen im Wort und sagen, und es ist so. Und halten dran fest und dass wir da wirklich ganz starke Dinge auch erleben werden, dadurch das Übernatürliche erleben werden, indem wir eben seinem Wort vertrauen. Ich habe auch eine Zeit lang gehabt, da habe ich einfach immer gedankt, danke Herr für das Leben. Danke für das Leben, danke für das Leben, dass wir in Fülle und im Überfluss haben. Und da habe ich gesagt, danke Herr für diesen Überfluss. Und einfach, und wisst ihr, was passiert ist? Durch das Danken einfach kommt Glaube einfach. Wir setzen das frei. Und es kam einfach dieses Leben, dieses immer dieses Sprudelnde, dieses Glücklichsein, diese Nähe von Jesus, dieses Leben. Und auch wenn man mit Menschen, gell, dann fließt es. Man muss da nicht irgendwas rauspressen, sondern es fließt einfach, es fließt. Das ist einfach was Wunderschönes, das ist einfach, ja, dass wenn wir wirklich glauben, dass wir Leben im Überfluss haben, dann haben wir das. Und Jesus hat ja auch gesagt, im Römer steht es, im Römer 5, glaube ich, dass Jesus ja wirklich für uns gestorben ist, damit wir eben leben und herrschen in unserem Leben. Ne? Dass es dazugehört, dass wir herrschen, wenn da irgendwas kommen will, wo uns dieses Leben oder wo uns deckeln will oder einfach einen Gedanke reinschießen, dass wir da drüber herrschen und dann gleich sagen und tschüss und geh wieder in Jesu Namen. Das hat nichts mit Leben zu tun. Es muss gehen, es muss weichen. Ich finde es so stark. Und wenn wir wirklich leben im Geist wollen, da steht es ja auch im Römerbrief, gell? Im Römer 8, eben, dass wir eben nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn wir dieses Leben leben wollen, Leben im Geist eben, das uns Leben bringt und Frieden, dass wir das auch nicht nur, wenn wir danken, danke für das Leben und dann im Fleisch weitermachen, das funktioniert nicht. Also wir müssen schon eben das ganze Spektrum vom Wort eben alles nehmen und nicht wie im Supermarkt, das finde ich echt gut, nicht immer was raussuchen, meine Lieblingsgummibärchen. Es muss auch mal Obst sein und Gemüse. Gott ist einfach gut, er liebt uns über alles. Und ich habe jetzt so beim Familientreffen, habe ich echt gedacht, wow. Ich habe einfach gebetet, sei Herr, ich will sie einfach nur erstmal, also wirklich lieben, hat, glaube ich, Maria Brehan mal gesagt, Annahme kommt vor Veränderung. Einfach annehmen, einfach lieben, so wie sie sind, ohne sie verbiegen zu wollen oder wieder Bibel über den Kopf schlagen. einfach wirklich losgelassen und gesagt, Herr, mach du's, ich vertraue dir. Entweder ich predige oder was auch immer, egal was du vorhast, ich bin einfach nur da gesessen, war einfach da. Und meine Schwägerin, die 16, wow, du bist so wunderbar und nimm mich in den Arm. Und sie war immer auf Distanz, immer so mindestens, ja, von Corona, also 1,5 Meter Abstand. Also echt extrem mit Abstand. Und die wollte mich gar nicht mehr loslassen. Dachte, ah, das ist jetzt echt ein Wunder, gell, dass jemand so... Und dachte, ja, oh, danke Herr, dass jetzt wirklich alles rüberschwappt, dass sie verändert wird, dass da wirklich Neues geschieht in ihrem Leben. Und habe auch gemerkt eben, wie es Joshua auch jetzt gesagt hat, dass wir wirklich, ja, weil die einfach im Gesetz so, die wollen es gut machen vor Gott und so, dass uns das auch ganz bewusst ist, dass wir nichts dazu tun können. Wir haben alles geschenkt bekommen. Das liest man auch in der Bibel. Das ist alles geschenkt. Wirklich nur geschenkt. Deswegen können wir nur Danke sagen eben. Und ich bin echt dankbar, dass Gott einfach diese Liebe hat so fließen lassen und dass Mensch, also dass wirklich die Familie dann plötzlich, dass da was wirklich Neues aufbricht. Das glaube ich auch. Das haben wir auch gebetet jetzt in letzter Zeit wieder. Und ich glaube, da bricht wirklich total viel auf bei Familien, dass einfach gezogen werden von der Liebe. Und ja, jeder will Liebe, das weiß ich. Auch Moslems, alle Menschen, die brauchen die Liebe, diese Annahme. Das ist so wichtig, genau. Dass wir niemanden ablehnen, sondern wirklich jeden annehmen, egal wie er drauf ist. Er hat es einfach, jeder hat es nicht verdient, aber... Das Einzige, was wir schuldig sind, sind einander zu lieben, gell? So steht es auch im Wort, gell? Dass wir diese Schuld immer schön bezahlen, gell? Okay, Amen. Ja, in der Bibel gibt es etliche Personen, mit denen ihr euch sicher auch schon mal identifiziert habt oder überlegt habt, wie geht es denn mit denen? Oder was, also das ist toll, was die gemacht haben. Also im Gegensatz dazu, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht mit dem alten Priester Eli identifizieren, der dann irgendwie dann sein Leben beendet hat auf unschöne Art oder andere, sondern ich denke jetzt zum Beispiel an Nehemia und da kann ich mich jetzt gerade jetzt ganz neu identifizieren. Und ich weiß nicht, kennt ihr denn Nehemia, was der gemacht hat? Er hat ein ganzes Buch geschrieben, wie es bei ihm dann so alles gelaufen ist. Ihr kennt die Geschichte. Es gibt bei ihm darum, dass er irgendwann hat er gehört, oh, Jerusalem liegt in Trümmern. Und das hat ihn dermaßen getroffen, dass er das immer wieder gebetet hat und er hat Gunst bekommen bei dem Herrscher, wo er gedient hat. Und er hat den Vorteil gehabt, er hat persönlichen Zugang zu diesem Herrscher gehabt. Und schließlich hat er sogar eine Eskorte bekommen, hat Material bekommen, um dort in Jerusalem nach dem Rechten zu schauen. Und er hat natürlich die Vorstellung gehabt, das ganz wieder aufzubauen. Warum kann ich mich da so gut mit identifizieren? Jetzt nicht, weil ich jetzt dabei an das aktuelle Jerusalem denke, vielleicht auch. Nur was im Alten Testament so Geschichte war, was praktisch im Alten Testament als Film abgelaufen ist, was real war, wo die Leute auch real gelitten haben oder getan haben, das ist gleichzeitig auch symbolisch für uns heute. Und wenn man Jerusalem sieht, Jerusalem steht zum Beispiel für Gemeinde, steht aber auch für eine einzelne Person. Das muss man immer schauen. Und das heißt, Nehemia war dann einer, der eben zum Beispiel eine kaputte Gemeinschaft gesehen hat. Jerusalem lag in Trümmern. Der kaputte Familien gesehen hat. Der kaputte Menschen gesehen hat, die eben angegriffen waren und deren Leben in Trümmern lag. Das ist so für mich das Entscheidende. Und jetzt kann man da ganz viel, die Zeit reicht es gar nicht aus, um das alles jetzt durchzugehen, aber schaut euch das mal an. Total interessant sind so ein paar Dinge, dass die in Jerusalem damals einfach gelebt haben und so wie es ist nicht bekannt, dass da großartig die Feinde sich da aufgemacht haben oder da die ließen die einfach da so vor sich hin leben in diesem zerfallenen Jerusalem, wo alles in Trümmern lag. Und jetzt kommt da einer und organisiert den Aufbau. Also Nummer eins war, er ist in der Nacht rumgegangen und hat alle Schäden begutachtet, hat praktisch was protokolliert, was ist alles schief. Und er hat es also nicht allgemein verbreitet. Das ist eine interessante Strategie. Also er hat nur ein paar Auserwählte, also Leiter genommen, mit denen hat er das besprochen. Dann nächster Punkt, er hat jetzt nicht Material von außerhalb so großartig geholt, sondern er hat bestimmt, es wurden einige Häuser ausgewählt, aus welchem Grund auch immer. Jedenfalls, das sind Dinge, die sie jetzt nicht mehr brauchten. Es wurden einige Häuser ausgewählt, dann hatten sie Baumaterial, um diese Mauern wieder aufzubauen. Ja, überhaupt, was bedeutet die Mauern? Wenn die Mauern weg sind, dann bin ich angreifbar. Wenn die Mauern fehlen, dann bin ich schutzlos ausgeliefert. Mauern bedeuten persönliche Stabilität, bedeuten vielleicht auch Charakterstärke, bedeuten auch, dass ich sehe, was mir fehlt, dass mir das bewusst wird. Das sind die fehlenden Mauern. Vielleicht auch, wenn ich ganz persönlich, auch das Immunsystem. Das ist auch eine Mauer gegen diese Angriffe, diese unsichtbaren Angriffe. Und vor allem die geistliche Orientierung, wenn ich weiß, wer ich bin, meine Identität. Letzten Endes geht es um die Identität. Also die fehlenden Mauern von Jerusalem bedeuten, mir ist nicht bewusst, wer ich eigentlich bin. Und wenn die Mauern aufgebaut werden, so wie hier, wenn wir die Schule hören, wenn wir hier heute Abend da sind, dann wird immer wieder ein Stück von dieser Mauer aufgebaut, von dieser Identität. Und wir erkennen eben, wer wir in Jesus sind. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt interessanterweise, in dem Maße, wie der Maueraufbau fortschreitet, beginnen die umliegenden Völker, das sind bei uns die ganzen dämonischen Mächte, die so überall rumschwirren, denen gefällt das überhaupt nicht. Die wollen, das haben wir vorher auch schon gehört, die wollen natürlich, dass unsere Identität, dass wir erstmal nicht wissen, wer wir sind und vielleicht total verwirrt werden, wenn entsprechende Gedanken reinkommen. Und das kann man nachlesen, total interessant, wie das geht. Nochmal interessant war für mich jetzt in dem Zusammenhang, dass der Nehemia ganze Familien genommen hat und die eingeteilt hat, um bestimmte Stellen von dieser Mauer auszubessern. Also er hat Familien reingenommen und das bedeutet für mich, Gott hat auch immer Familien im Blick. Familien sollen wiederhergestellt werden. Kaputte Beziehungen sollen wiederhergestellt werden. Das bedeutet, es ist genauso der Aufbau von diesen Mauern. Und schließlich gelang es dann auch, über wunderbare Fügungen, die der Herr dann gemacht hat, und das wird dann beschrieben, dass die einzelnen Leute, die Bauleute, mit auf der einen Seite das Schwert immer bereit hatten, wenn ein Angriff kommt, auf der anderen Seite haben sie die Mauern aufgebaut. Und das ist so ein Bild für uns, diese zwei Seiten, dass wir auf der einen Seite das Wort Gottes haben, das Schwert, um uns damit verteidigen zu können. Und warum brauchen wir uns verteidigen? Gut, haben wir heute auch schon gehört, wenn Lügen auf uns zukommen, dann setzen wir das Wort Gottes dagegen. Auf der anderen Seite setzen wir praktisch diese ganzen Dinge in Bewegung, wir setzen das um das, was kaputt ist, wieder aufzubauen und mitzuhelfen, das aufzubauen. Also Einzelpersonen, ganze Familien und auch ganze Gemeinschaften, Kirchen, wie auch immer, geistliche Gemeinschaften. Und da ist manchmal nötig, dass die Wahrheit reinkommt. Und dank sei Gott, wir haben die Wahrheit, wir hören die Wahrheit, wir gehen hoffentlich auch immer wieder in dieser Wahrheit und erleben dann, wie Jerusalem, in Anführungsstrichen, wie Jerusalem, unsere Identität, ganz neu uns bewusst wird, aufgebaut wird, sodass wir stehen können in dieser Identität und dann können wir auf diese Schlangen und Skorpione treten, die da ringsrum, diese Amalekiter, Amoriter, sonst wie Iter, die ganzen Geister, die in der Himmelswelt hier in der Luft rum sind, unsere Gedanken beeinflussen wollen. Also wir setzen die Wahrheit Gottes gegen die Lügen des Feindes. Und wir hören das Wort Gottes, wir hören die Wahrheit aus der Predigt. Aus dem Wort kommt der Glaube und aus dem Glauben kommt dann diese Identität. Amen. Ja, Halleluja. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so dankbar für dieses Leben. Halleluja. Also, wo Manuela gesprochen hat, dachte ich mir, oh ja, ich bin wirklich so, so, so dankbar für das, wie ich leben darf, in was ich leben darf, wo ich leben darf, mit wem ich leben darf. Und es ist so wunderbar. Oh, Halleluja. Ja, danke, Jesus. Wirklich, danke, Jesus. Es ist so toll. Und ich wirklich im Lobpreis, ich wäre fast zerplatzt. Es ist so toll. Ich liebe das so sehr. Und ganz so ehrlich zum Sein, wenn man mein Leben jetzt mal neutral aus dem Blickwinkel der Welt sieht, dann ist es nicht in allen Ecken und Enden erfolgreich. Sondern ist es tatsächlich in manchen Ecken und Enden relativ unerfolgreich. Eigentlich ja, oder wenn man das, ja, wirklich mal diese Weltbrille anzieht, dann sieht man schon, ja, das passt nicht und das passt nicht und da bin ich zurückgegangen und das ist schlecht und das ist schlecht. Aber ich gucke nicht mehr mit dem Blick und mit der Brille der Welt, sondern ich gucke mit dem Blick und der Brille der Ewigkeit und des Himmels. Halleluja. Und das sind ganz andere Maßstäbe. Und wir haben es heute schon so oft gehört, da ist wirklich alles ist ja für uns vorbereitet. Und wenn ich mir denke, oh, wie wunderbar das ist, dieser Frieden in unserem Herzen. Wir können wirklich einfach sagen, danke Jesus für deinen Frieden. Danke Herr wirklich, dass jetzt deine Engel da sind, die wirklich jetzt Frieden in meiner Wohnung ausbreiten, dass wirklich jede Ecke erfüllt ist und es ist so der Hammer. Ich war mal bei jemandem zu Hause von uns in der Gemeinde und bei denen läuft Tag und Nacht Lobpreismusik. Also auch wenn die nicht da sind, übers Wochenende, da läuft immer Lobpreismusik. Das ist wirklich der Hammer. Und du gehst in dieses Haus und denkst so, boah, da ist eine Herrlichkeit in diesem Haus und es ist der Wahnsinn. Und ja, es ist so schön, einfach in diese Herrlichkeit zu leben, da einzutreten. Der Körper will das wirklich aufsaugen und er braucht es auch. Und ja, und das, der, dieser Frieden kommt da mit und der, die Liebe kommt mit. Menschen, die du eigentlich gar nicht lieben kannst, so wie wir es heute auch schon gehört haben, kannst du plötzlich lieben. Wer Jesus die Person liebt. Oder du kannst einfach sagen, Jesus, ja, ich möchte die Person lieben, so wie du sie liebst. Sieh diese Person aus Gottes Augen. Sie ist wirklich geschaffen, ja, auch in seinem Anbild. Und er hat sie geschaffen und er hat schon den Plan gehabt, vor Grundlegung der Welt hatte diese Person schon geschaffen. Und was denkst du dir dann, und was fällt dir ein, diese Person abzulehnen? Ja, wirklich, ist doch so. Was denkst du dir eigentlich dabei? Ja, und so ist wirklich auch, wenn irgendwas mal wehtut oder so, wir haben einfach die Autorität. Wir können wirklich sagen, in Jesu Namen geht der Schmerz jetzt. Weil immer, wie wir es vom Josua gehört haben, dein Schmerz ist nicht ausgeklammert am Kreuz. Und wenn der Endgegner besiegt ist, der Tod, dann muss auch jeder Schmerz gehen. Es ist einfach die Wahrheit. Und es ist nichts, was wir aus uns selber produzieren können, sondern wir gehen da wirklich und sagen, danke Herr, dass du es machst. Wir können für alles dankbar sein. Wir können einfach in dieser ganzen Fülle leben. Wichtig ist nur, dass wir wirklich diese Himmelsbrille anziehen. Weil der Teufel, der will uns immer diese Weltbrille bringen und sagen, jetzt guck dir das mal doch mal neutral an. Geh mal aus deiner rosaroten Gottwolke raus und schau dir mal dein Leben neutral an. Ja? Dann siehst du das und das und das und das und jetzt guck mal, was da los ist. Ja, du kannst es schon mal machen, aber dann gehst du einfach in Lobpreis und Dank sagen und sagst, danke Jesus. Danke Jesus, dass sich das verändert. Danke Herr, dass ich eine bessere Wohnung bekomme. Danke Herr, dass ich ein besseres Auto bekomme. Danke, dass du den perfekten Partner für mich vorbereitet hast. Danke Herr, dass diese Symptome jetzt verschwinden. Dann geh da wirklich rein. Und ganz, ganz wichtig ist, guck nicht und fokussiere dich nicht auf das, was noch nicht ist. Das ist wirklich ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel und dann wirst du sehen, wenn du das lang praktizierst, wenn du das immer mehr anguckst und wenn du immer mehr in Dankbarkeit gehst, wird sich wirklich dein Fokus, dein Blick, wird sich einfach alles ändern und dann wird das auch alles in Existenz kommen, was du dir wünschst, weil Gott liebt dich ja und Gott will da, ja, dass es dir gut geht und Gott will auch deine Herzenswünsche dir schenken und geh einfach den Weg, den Gott für dich hat und er hat das alles vorbereitet. Gut, es ist natürlich jetzt kein Versprechen, dass alles, was du dir jemals wünschen wirst, ich weiß nicht, ob jeder einen Ferrari bekommt, den er sich wünscht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage mal, wenn tja, also ich bin eher für Audi, aber es ist jedem selber überlassen, was für ein Auto er mag. Aber wenn es wirklich irgendwie ein Herzenswunsch ist von dir, also ich hatte an meinem Audi RS6 fest, also ich... Nein, aber Gott ist wirklich ein Geber. Gott ist ein, ja, der dich einfach beschenkt. Und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, euer Traumbuch zu schreiben. Weil ich habe tatsächlich, ich habe immer das Traumbuch nur gemacht, weil der Pastor Georg gesagt hat, ich soll das Traumbuch machen. Und deswegen habe ich es halt, ich bin mal ehrlich, letzten Januar halt immer gemacht und so. Und dann habe ich halt einfach die Sachen aufgeschrieben, dann wieder zugeklappt und weggelegt. Also ungehorsam kann man mir nicht vorwerfen. Ich mache das, was er mir sagt. Und dann habe ich diesen Januar das Traumbuch wieder rausgeholt, weil der Pastor Georg gesagt hat, dass ich das Traumbuch wieder rausholen soll. Und dann ist mir der erste Eintrag aufgefallen, den ich am 23. Januar letzten Jahres geschrieben habe. Und coolerweise habe ich geschrieben, ich möchte die USA erkunden innerhalb von 2 Jahren. Und wie viele wissen, war ich vor 2 Wochen in Amerika. Nicht zum Dienen, nicht um irgendwelche Gemeinden zu besuchen, sondern wirklich um die USA zu erkunden. Und ich wusste das gar nicht mehr, aber es stand in meinem Traumbuch und es war ein langer Traum, den ich seit Jahren hatte. Und Gott hat ihn einfach so erfüllt. Und es ist wirklich, also ich ermutige euch, macht euer Traumbuch. Und vertraut eurem Papa. Ich meine, manche Träume können jetzt nicht in Erfüllung gehen oder vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber er weiß, was in eurem Herzen schlummert. Er weiß, mit was euch wirklich eine Freude machen kann. Er weiß, nach was ihr euch sehnt. Er liebt euch einfach so. Ihr seid einfach seine Söhne und Töchter. Und ja, wie ein normaler Papa, eine normale Mama, die wollen ja auch immer, dass es ihren Kindern gut geht. Die wollen ja auch nur das Beste für die Kinder. Die wollen sie beschenken, die wollen sie glücklich sehen. Die wollen, dass ihre Kinder strahlen vor Glück. Und genauso will Gott, dass du strahlst vor Glück. Dass du einfach dankbar bist, dass du dich freust und dass du wirklich jeden Tag sagst, danke Papa, wirklich, dass du das Beste für mich vorbereitet hast. Danke Papa, dass du mich liebst. Und danke Papa, dass ich wirklich mit dir gehen darf. Und er ist ein guter Papa. Und wir können immer zu ihm kommen. Weil ich hab so eine kurzes Zitat auf Instagram mal gefunden, weil die Religion sagt, ich habe es vermasselt, mein Papa wird mich umbringen, aber unser Papa sagt, oder wir können jetzt sagen, ich habe es vermasselt, ich renne zu meinem Papa. Ja, weil das ist das Evangelium, wirklich. Wenn du auch mal was vermasselst, wenn irgendwas mal in die Hose geht oder wenn du vielleicht beim Unglauben irgendwas machst oder tust, dann rennst du deinem Papa, weil der hat immer offene Arme, der wird sich nie von dir abwenden und er ist immer für dich da. Amen. Habe ich doch gleich noch die passende Bibelstelle gefunden. Sogar mit dem Handy, ich werde ganz modern. Hey. Erster Thessalonicher 5, 16. Seid immer fröhlich. Ist ein guter Rat, he? Hört nicht auf zu beten. Es war 17 und jetzt 18. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Das ist der Ratschlag. Bleib oben, ne? Bleib oben. Weißt du, und Was bringt uns das, wenn die Welt uns sagt, wir haben eine rosa Brille auf? Das ist doch ein Kompliment. Erstens ist rosa eine wunderschöne Farbe. Weißt du, unsere Welt ist wirklich nicht gleich der Welt, in der wir im Sichtbaren leben. Sondern wir leben oben. Wir können alle Zeit fröhlich sein. Wir können alle Zeit beten. Das heißt, Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, seine Gegenwart spüren, seine Gegenwart erleben. Und daher können wir auch alle Zeit dankbar sein, weil wir erlöst sind. Weißt du, die Dankbarkeit ist nicht mal abhängig von dem, was im Äußeren ist. Du kannst der glücklichste Bettler unter der Glückbrücke sein, wenn du Jesus hast. Und weißt du, was meine Überzeugung ist? Wenn du Jesus hast, dann holt Jesus dich auch heraus. Dann musst du nicht als Bettler unter der Brücke leben, sondern dann gibt's Wunder. Dann gibt's Wunder. Weißt du, das ist seine Auferstehungskraft. Er kann aus Dingen, die aussichtslos aussehen. Ich meine, wenn du unter der Brücke lebst als Bettler, das ist schon im Sichtbaren aussichtslos. Weil meistens ist es schwierig, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Du hast keine Arbeit, du hast keine Wohnung. Und wie willst du dann wieder Arbeit bekommen? Wie willst du wieder eine Wohnung bekommen? Wie willst du aus diesem Bettler-Dasein rauskommen? Da gibt es nur Jesus, der diese Situation drehen kann durch seine Kraft, durch seine Stärke. Und jeder von uns hier hat Ja gesagt zu Jesus. Das heißt, er lebt durch den Heiligen Geist in dir. Das ist doch die coolste Nachricht, die es gibt. Weißt du, Gott, Jesus, der Heilige Geist in uns. Und ich glaube, wir haben so ein mini bisschen erfasst, was das bedeutet. Dass der Himmel in uns wohnt. Dass Gott nicht irgendwo ganz fern ist und wir uns immer ausstrecken müssen. Oh, wie komme ich denn hin zu ihm? Wie komme ich denn hin zu ihm? Ja? Und vor lauter Ausstrecken und wie komme ich zu Gott und Hilfe, wie schaffe ich das? Total zerfurcht sind, total fertig sind, weil er immer da oben ist und mir nie hinkommt. Gell? Das ist dieses Beispiel mit der Wurst. Ne? Die Wurst hängt da oben und du hast Hunger. Und musst immer springen und kriegst die Wurst nie. Aber weißt du, wir haben keinen Gott, der quält. Ja? Wir haben keinen Gott, der quält. Sondern wir haben einen Gott, der Liebe ist. Wir haben einen Gott, der Kraft ist. Wir haben einen Gott, der Stärke ist. Wir haben einen Gott, der auferstanden ist aus den Toten. Weißt du, diese Auferstehungskraft, das lässt mich heute nicht los. Na? Gott, der Vater, hat den Sohn aus Liebe auferweckt. Aus Liebe auch zu dir. Weil er wollte, dass du aus Jesus, in Jesus leben kannst. Aus seiner Kraft leben kannst. Und schon allein deswegen können wir so glücklich und so dankbar sein. Der Himmel ist da. Er ist da in uns. Sag mal, er ist da in mir. Er ist da in dir. Weißt du, ich glaube, das lohnt sich wirklich, darüber nachzusinnen. Was heißt es, dass Jesus durch den Heiligen Geist in mir lebt? Der Heilige Geist ist unser Online-Verbindung. Ne? Und dadurch sind wir ganz eng mit Gott zusammen. Wir sind immer online. Das ist keine WLAN-Verbindung, die mal abbricht. Oder mal das Netz zusammenbricht, weil so viel zu mit Gott sprechet. Sondern das ist eine Verbindung, die immer online ist. Und weißt du, was der Hammer ist? Das wird immer stärker, diese Verbindung. Es kommt immer mehr. Je mehr wir hineinlangen, je mehr wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, umso mehr kommt. Und dann kommt neue Offenbarung. Dann kommt neue Erkenntnis. Und dann fällt das Wort, wo in unserem Verstand war, wo wir vielleicht viele Jahre eine Bibelstelle gelesen haben und gewusst haben, ja, so ist es. Ich soll fröhlich sein. Schon mal gut, wenn man das hier weiß, ja? Ich soll fröhlich sein. Im Wort steht, ich soll fröhlich sein. Aber wenn es dann vom Wort, vom Kopf her ins Herz fällt und du weißt, ich kann fröhlich sein. Ich darf fröhlich sein. Mein Gott hat mich erlöst. Er hat mich herausgerissen mit Rumpf und Stumpf aus dem Machtbereich der Finsternis. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nur zu glauben. Und es gehört mir. Und ich habe Geduld bekommen. Es gibt den Geist der Geduld, wenn es mal nicht gleich sichtbar ist. Und ich habe einen Geist der Disziplin bekommen. Ich bin voller Disziplin, auch wenn es mal im Sichtbaren anders aussieht, wie es im Wort steht, dann habe ich die Disziplin, dass ich stehen bleibe. Und das kühn Tollste ist noch, nicht aus deiner eigenen Kraft. Weißt du, du wirst noch fröhlicher und noch dankbarer. Wenn du ganz tief erkennst, dass du, sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, aus dir gar nichts tun kannst. Weißt du, das ist so befreiend. Ich kann dir sagen, wenn du das erkennst, dass du nicht aus eigener Kraft irgendwas bewirken musst, auch das nicht bewirken kannst. Ach, weißt du, da fallen Lasten von dir ab. Die Menschen der Welt legen sich so viel Lasten auf. Weißt du, das ist wie ein Rucksack. Und da muss ich das machen. Und das muss ich wuppen. Und da muss ich gut sein. Und da muss ich eine gute Performance abliefern. Und da muss ich gut draufstehen. Mir geht's so schlecht. Und ich soll immer lächeln, damit die anderen denken, wie gut's mir geht. Weißt du, ein Stein auf den anderen. Ein Stein auf den anderen. Und es wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Und wir brauchen diesen Rucksack gar nicht, weil wir müssen keine Performance liefern. Das Lachen ist in uns. Die Freude lebt in uns. Weißt du, die Freude lebt in uns. Die Freude lebt in uns. Und Jesus hat alles für uns vollbracht. Und mir dürfen irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer hat es gesagt, mit Demut, warst du das, Tobias, oder? Ja, mit Demut, wir brauchen diese Demut. Ne? Demut ist sowas Cooles, weil das lässt uns auch, hilft uns auch loslassen. Einfach zu sagen, Herr, du kennst mich. Du kennst mich durch und durch. Du kennst meine Stärke, du kennst meine Schwächen. Und ich will nicht immer selber aus mir heraus gut sein. Weißt, das heißt ja nicht, dass man sagt, ach, ist eh alles egal, gut macht's ja, ja, ich mache meine Arbeit nicht mehr gut und so. Nee, das heißt's nicht. Weil wir möchten ja, wir haben ja den Sinn Jesu Christi und da ist Exzellenz einfach drin. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das alles aus mir selber erbringen muss, ob ich selber kämpfen muss, um mich selber um Anerkennung kämpfen muss, dass ich gut dastehe, dass ich gut aussehe, dass meine Performance stimmt, mein Auftritt stimmt, ja. Oder ob ich mich einfach fallen lassen kann. Weißt du, fallen lassen kann in die Liebe Gottes. Dass ich einfach ein Kind sein darf, nicht kindisch, sondern sein Kind. Eine reife Tochter, ein reifer Sohn Gottes. Und ihn wirken lassen darf. Und je mehr wir uns da hineinfallen lassen, umso mehr kann unser Herr einfach wirken in unserem Leben. Weil wenn man immer alles festhaltet, ja, guck mal, wenn ich das jetzt festhalte, ja, so, und die Moni hätte es gern, weil sie singen will, ja. Und ich halte es aber fest und sage, das halte ich jetzt fest, das gebe ich der Moni nicht, auch wenn die singen will. Das gehört mir jetzt, das gehört mir jetzt, das ist meins. Ist meins, Moni. So, dann kannst du die Moni nicht nehmen. Und das Gleiche ist mit Gott. Du hast ja ein Riesenproblem. Das trägst du mit dir rum. Was soll ich nur machen? Wie soll ich das machen? Ach, wieso überhaupt? Ach Herr, wieso? Warum? Warum? Warum, Herr? Warum? Und plötzlich ist das Problem vor deinem Gesicht und du siehst bloß nur schwarz. Weißt du, so funktioniert's. Ja, zuerst ist es an der Seite und dann kommt es vor dein Gesicht und dann läufst du so. Ach, jetzt stolper ich schon wieder. Mensch, das Kind des Herr. Was machst du bloß? Warum nimmst du das nicht weg? Ja. Aber weißt du, du hast Gnade und du hast liebe Mitgeschwister und die betet für dich. Und dann kommt die Auferstehungskraft und nimmt dir diese Platte vom Kopf weg, dass du wieder frei bist. Und unsere Aufgabe ist es einfach, Hygiene zu haben. Gedankenhygiene zu haben. Das ist wichtig, das ist genauso wichtig, wie deine Zähne zu putzen. Wenn du deine Zähne nie putzt und immer isch und isch und deine Zähne nie putzt, dann hast du bald so Gemäuer da drin. Ne? so, genau so ist mit deinen Gedanken. Genau so, genau so, genau so. Gedankenhygiene, Gedankenhygiene. Keine Zahnpasta drauf, sondern das Wort Gottes drauf. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist deine Zahnpasta. Ja, wirklich. Gedankenhygiene ist so wichtig. Weißt du, weil der Feind, du hast ja vorher dieses Beispiel gesehen, ne? Dann siehst du bloß nur schwarz vor den Augen und stolperst hin und her. Und das ist im Feind sein Job sozusagen, dich so zu verwirren, dass du nichts mehr siehst, dass du nicht mehr klar siehst. Und der will dann wie so Blockade zwischen dir und Gott stehen. Aber weißt du, Jesus hat alles für dich vollbracht und er hat dir die Fähigkeit gegeben, Gedankenhygiene auszuüben. Und wie machst du das? Du nimmst diese Zahnbürste, die heißt das Wort Gottes. Und damit bürstest du alles weg, was nicht von Gott ist. Genau, da bürstest du alles weg. Und das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft, es ist voller Kraft, es ist nicht kraftlos. Kein Wort, das von Gott ausgeht, kehrt leer zurück. Und wenn du sprichst, dann geschieht was. Dann geschieht was. Weißt du, glaub es. Das Wort ist Kraft. Und ich sag dir noch mal was. Wir müssen nicht immer dabei was spüren. Nicht immer lauern, jetzt habe ich das Wort Gottes gesprochen. Habe ich jetzt was gespürt? Hat es wirklich gewirkt oder war das viel zu schwach? Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bewirkt hat. Weißt du, wenn es so losgeht, dann wird es Zeit für die Zahnbürste. Dann wird es Zeit für Gedankenhygiene. Und dann wird es Zeit für die Auferstehungskraft, die diese Gedanken rausputzt. Dann wird es Zeit hinzustehen und zu sagen, im Namen Jesu ist alle Kraft. Und wenn ich im Namen Jesu spreche, dann muss ich jedes Knie beugen. Und egal, was ich mich gerade fühle, egal, wie es aussieht, das Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, ich bin jetzt fröhlich. Ich bin gehorsam. Ich mache, was dein Wort sagt. Ich bin dankbar, weil du in mir lebst und weil ich die Gewissheit habe, dass nichts, keine Situation unveränderlich ist. Dass alles mir zum Besten dient und dass deine Kraft, Herr, diese Situation jetzt ändert. Und dann gehst du fröhlich deiner Wege. Und der Feind schleicht sich ganz bekümmert weg, weil du deinen Stand eingenommen hast. Lass dir nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Amen. Ja, lass dir nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Weil wenn du nur noch Butter drauf hast, dann ist ja die Wurst auch schon weggenommen worden. Ich möchte dich heute wirklich ermutigen. Glaub Jesus, vertrau Jesus. Alles ist da, was du brauchst. Es ist da. Weißt du, du bist auf du und du mit Gott. Das macht, weißt du, das ist einfach glücklich machend. Du kannst auf du und du mit Gott sein. Du kannst mit deinem Papa sprechen, kannst, wie Sabrina gesagt hat, zum Papa rennen. Du kannst mit Jesus sprechen. Du hast den Heiligen Geist, durch den du immer online bist. Wow. Weißt du, don't worry, be happy. Weißt du, mit diesem don't worry, be happy, wollen wir auch geben. Don't worry, be happy. Weiß jemand, wie das geht? Don't worry, be happy. Weißt du, wir machen uns oftmals Sorgen. Don't worry, be happy. Weißt du, wir gehen fröhlich unserer Wege und wir sorgen uns nicht. Das heißt nicht, dass wir unweise sind. Aber manchmal macht uns das Geld Sorgen oder Kopfzerbrechen oder wir haben Angst, wir haben zu wenig, wir kommen zu kurz, wenn wir geben. Aber wie schön ist es, Geld zu geben ins Reich Gottes. Und das wollen wir machen. Wir wollen geben. Weißt du, wir sind Geber. Wir sind keine Geizhälse. Wir sind keine, die Angst haben, uns Geld. Sondern Jesus hat auch dein Geld erlöst. Und seine Auferstehungskraft. Wenn du es brauchst, dann setz sie doch einfach auf deinem Konto frei. Dann setz doch einfach die Auferstehungskraft Gottes auf deinem Konto frei. Setz sie frei. Wage, sei mutig. Es gibt keinen Mangel mehr. Und Jesus kann jede Situation verändern. Und deswegen können wir geben, voller Freude. Und das Gebemotto heute ist, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Es ist alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Gott ist da und er liebt dich und er ist dein Versorger. Amen, Amen, Amen. So, jetzt streckt eure Hände aus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir fröhlich sein dürfen. Dass wir fröhlich geben können. Dass wir morgen den Tag fröhlich starten können. Dass wir fröhlich heute Abend ins Bett gehen können. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich segne diese fröhliche Sammlung. Lauter fröhliche Geldscheine. Lauter fröhliche Verpflichtungserklärungen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen Segen. Und ich sage 30, 60, 100-fach. Und ich setze Auferstehungskraft frei, wo Auferstehungskraft nötig ist. In Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Sammlung ein Wohlgeruch für dich ist und dass es sich vermehrt, vermehrt, vermehrt in Jesu Namen. Amen. So, nun kommt unser Jessica mit den Ansagen. Genau. Die Ansagen. Am Donnerstag haben wir Ferien. Und zwar findet da keine Schule statt. Erst wieder nächste Woche am 11.04. Genau, ja. Aber wir haben dafür am Samstag unseren Café der Begegnung schon um 15 Uhr. Herzliche Einladung für alle russisch- und ukrainischsprachige Freunde und ihre Geflüchtete und ihre Freunde, so rum. wir haben was zu essen, es gibt Kaffee und Kuchen, es gibt Lobpreisen, auch Worte Ermutigung. Kommt einfach vorbei oder gibt es gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt. Wir brauchen da auch jedenfalls immer Unterstützung, wer sich vorstellen kann, da irgendwie zu helfen, Kaffee und Kuchen auszugeben oder auch etwas vorbeizubringen in die Richtung, meldet sich bitte bei Svetlana oder Tatjana. Dann geht es am Sonntag bei uns weiter um 10 Uhr im Herrlichkeitsgottesdienst hier bei uns im Zentrum. Ladet auch hier wirklich jeden ein, den ihr kennt. Wir haben auch Kindergottesdienst für die Kids zwischen 0 und 16 Jahren. Am Montag, den 8.4., findet unser Encounter-Abend statt um 19 Uhr hier bei uns im Glory Life Zentrum im Café, also ein Raum weiter. Der Eingang ist auch so wie heute über die Ostseite, also durch den Mitarbeitereingang. Am Dienstag, heute in einer Woche, haben wir um 19 Uhr unsere Glory-Häuser, die wirklich in diversen Regionen in Deutschland, aber auch in der Schweiz zu finden sind. Wir haben im Foyer eine Liste aushängen oder unsere Webseite, hilft da euch auch weiter. Dann noch eine Vorschau. Wir haben am 20. und 21. April unser Herrlichkeits-Wunderwochenende hier im Zentrum. Wenn ihr die Möglichkeit habt oder quasi sucht, tiefer in die Präsenz einzutauchen und auch wirklich die Kraft Gottes am eigenen Leib zu spüren und zu erfahren, dann bräuchten wir explizit für den Samstag eine Anmeldung. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Einfach da kriegt ihr eine gewisse Uhrzeit zugeteilt. Hat einen organisatorischen Faktor. Am Sonntag ist natürlich auch weiter, den 21. April, dafür ist eine Anmeldung nicht notwendig. Wir beten auch unter der Woche für die Kranken, die Zeiten werden jetzt soeben eingeblendet und wir haben auch unser Heilungsbesuchdienst. Schreibt ihr einfach unter die E-Mail-Adresse oder an die E-Mail-Adresse, die eingeblendet wird und jemand von unserem Heilungsteam wird sich bei euch melden. Alle sonstigen wichtigen Termine findet ihr in unserem aktuellen Aufbruch. Vielen Dank. Bevor wir jetzt zum Schlusssegen kommen, wollte ich noch fragen, hat jemand ein fröhliches Wunder erlebt? Einfaches Wirken Gottes, ne? Heilung oder ja, ach gut. Ah, schön, eine fröhliche Begegnung. Und zwar, ich war im Saarland bei meinen Eltern, bin spazieren gegangen über die Siedlung. Und da kommen wir vom weiten Mann entgegen mit einer Bulldogge und ich gehe extra auf die andere Seite, weil ich mag nicht so sehr Bulldoggen. Naja, aber jedenfalls guckt er aber ganz freundlich und die Bulldogge war auch freundlich, ja. Die hat nicht geknurrt, die hat sogar mit dem Schwanz gewedelt, ja. Und dann sagt er, ja, hallo und frohe Ostern noch und so, und dann wollen wir schon weitergehen, aber irgendwie bleiben die Blicke haften. Und dann gehe ich auf ihn zu und denke, ich Gelegenheit, muss sofort was von Jesus sagen und so, ja, auferstanden, Jesus, Ostern und so, sind Sie vielleicht auch gläubig? Und dann sagt er, ja, und dann war das total vorbereitetes Treffen von Gott. Hat er nämlich gesagt, ja, ich hatte schwere Kindheit, aber mir ist gelungen, mit Gott das irgendwie abzulegen. Und ja, ich weiß, und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon Jesus in Ihr Herz aufgenommen? Nee, noch nicht. Und dann haben wir dann ganz spontan noch das Übergabegebet gesprochen. Und dann kam mir das vom Evangelisationstreff, Jüngerschaft. Ja, möchten Sie, dass ich vielleicht kontaktiere und sowas? Ja, ja. Und da hat er mir dann seine E-Mail-Adresse hat er mir gezeigt. Ich habe also gemerkt, genau. Ja, und da dachte ich, wow. Das war jetzt wirklich übernatürlich geführt. Ich habe morgens gedacht, oh, ich gehe noch einen Spaziergang machen, will dem aus dem Weg gehen. Und dann führt Gott das zusammen und ich kann den Schritt weiterführen. Und das war so super. Ja. Das war doch wieder was, was einen glücklich macht, gell? Ja, sich. Marina, hast du noch was? Noch ein glückliches Wunder. Wann war das? Vor 2 Wochen habe ich doch meine Nachbarin mitgebracht, gell, mit ihrem Freund und dem Hund. Und ja, eben die wollte erst nicht, aber sie ist jetzt offen und so. Und als der Hund war auch völlig, also das war schon ein Wunder, dass der so ruhig war und so die ganze Zeit. Der hat überhaupt nicht bellt und wollte auch gar nicht raus. Der Freund, also mit dem bin ich aufgewachsen, der ist mit dem Hund raus und wollte mit dem Gassi gehen und der Hund steht draußen, wo zieht der hin? Wieder rein. Der wollte gar nicht Gassi gehen, der wollte wieder da hinsitzen. Das war echt süß. Ja, ja, genau. Und am nächsten Tag habe ich so gefragt, wie es war und so. Gell? Und hat sie gesagt, oh, ich fliege die ganze Zeit und so. Gell? Also die ist total berührt worden und so. Und jetzt habe ich mit ihr gesprochen und dann hat sie gesagt, du willst das mit dem Übergabegebet. Und dann habe ich ihr das halt erklärt und so. Gell? Und dann, ich will immer die Leute dann in Gemeinde mitnehmen. Und dann sage ich, ja, da kommst du in Gemeinde und da gehst du dann vor. Und dann sagt sie, nein, kann ich das auch mit dir machen? Und ich denke, okay. Ist aber okay. Dann ist sie zu mir gekommen ins Wohnzimmer und dann haben wir das Übergabegebet gesprochen und die ist jetzt total happy. Ich habe das Johannesevangelium gegeben, die hat schon, also das ist so ein kleines Büchle, das hat sie jetzt schon zur Hälfte gelesen, jetzt habe ich ihr Bibel gekauft und so und die kommt mit Sicherheit. Und für ihn müssen wir noch beten, aber das ist so schön, mein Herz dann, gell, wenn jemand, da denkst du, oh, du hast jetzt ein Baby, also im Geist. Das ist echt goldig, gell, irgendwie süß. Stark. Sie ist wieder Jesus macht glücklich, gell? Jesus macht glücklich, das ist so stark. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Schlusssegen oder beziehungsweise eine kurze Frage. Wer von euch kennt so ungefähr in einer halben Stunde oder so die Sache draußen wieder zusammenräumen? Gibt es da einen fröhlichen Aufräumer? Draußen, ja, also. Super, danke. Danke. So, dann kommen wir jetzt zum Schlusssegen und den gibt uns die Sabrina. Alles klar. Okay, dann wende dich mal deinem Nachbarn zu. Hat ihr einen Nachbarn? Ja? Okay. Ist noch jemand ruhig? Okay, ja. Gut, okay. Und dann mach mal. Don't worry, be happy. Halleluja. Ja, dann kann ich ihm sagen, sorge dich nicht. Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und er wird dich nie enttäuschen, weil er dich nämlich liebt. Über alles. Und von ganzem Herzen. Und er liebt dich heute. Er liebt dich morgen. Er liebt dich die ganze Woche und er liebt dich, bis er zurückkommt und dich abholt. Du bist gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, habt den besten Abend noch. Kommt gern noch rüber und knappert ein bisschen und dann kommt gut nach Hause.